Ist denn einer, dem wir ein schönes Versprechen gegeben haben und der es auch vorfinden wird, einem gleich, den wir den Genuss des diesseitigen Lebens genießen lassen, der hierauf aber am Tag der Auferstehung zu den Vorgeführten gehören wird?